Das wird jetzt aufgezeichnet. Check mal. Dann müssen wir aber die Türen zumachen, damit ich wieder eine bessere Akustik. Aus akustischen Gründen? Ja, danke. Was? Ja, wir probieren es erstmal so und wenn es nicht gehen sollte, melden Sie sich und dann versuchen wir es mit dem Mikro. Ja? Alles klar. Oh, man sitzt aber tief. Ja. Okay. Also mein Thema ist... Ich wollte Sie noch ganz kurz vorstellen. Also, wir haben als ersten Beitrag Renate Dillmann, Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buches mit einem sehr langen Titel. China, ein Lehrstück über alten und neuen Imperialismus, einen sozialistischen Gegenentwurf und seine Fehler, die Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft und den Aufstieg zu einer neuen Großmacht von 2011 im VSA Verlag. Renate Dillmann wohnt im Ruhrgebiet und arbeitet in Bochum, habe ich in der Zwischenzeit gelernt. Wir haben sie zuerst als... Okay. Ja, wir haben zuerst angegeben, dass sie aus Bremen kommt. Das war ein... Noch nichts. Also mein Vortragsthema heißt, warum ist der chinesische Sozialismus gescheitert? Kritik am Kapitalismus, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ihres Blocks für ein gutes Jahrzehnt erstmal so gut wie tot war, wird inzwischen wieder ein wenig lauter. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage nach einer Alternative gestellt. Und das ist, nehme ich jedenfalls an, der eine Grund, sich rückblickend mit den alten sozialistischen Projekten Sowjetunion, China, Kuba zu befassen. Gleichzeitig kriegen die linken Kritiker in einem Fort zu hören, bei aller Kritik sei der Kapitalismus letztlich alternativlos. Genau das sei ja durch das Scheitern sämtlicher sozialistischer Versuche wohl klipp und klar bewiesen. Die Sowjetunion hat sich selbst zerstört, China ist zum Kapitalismus übergelaufen, das sagt doch wohl alles. Vor lauter Begeisterung für das Scheitern der ungeliebten sozialistischen Staaten ist es anscheinend völlig überflüssig, sich zu fragen, was da eigentlich gescheitert ist und warum. Dagegen soll heute einmal ernsthaft nachgefragt werden, was waren das überhaupt für sozialistische Alternativversuche? Was haben diese alten Revolutionäre unter Sozialismus überhaupt verstanden? Und wie haben sie ihn dementsprechend organisiert? Zweite Frage, warum hat diese real existierende Kritik am Kapitalismus eigentlich keinen Bestand gehabt, sondern sich selbst wieder aufgegeben? Ich will versuchen, beide Fragen am Beispiel Chinas zu beantworten. Dazu mal ein Blick zurück in die Anfänge der Mao-Zeit. In einem völlig zerrütteten Land, das damals als das ärmste und elendeste der Welt galt, begannen 1949 die Kommunisten, nachdem sie sich in 20 Jahren Krieg und Bürgerkrieg durchgesetzt hatten, mit ihrem Aufbau. Ihre Ziele hießen: eine sozialistische Wirtschaftsordnung, die dem gesamten Volk einen gerechten Anteil am produzierten Reichtum garantiert. So sollten Armut und Verelendung der Bauern und Arbeiter überwunden werden. Zweitens, eine in jeder Hinsicht moderne Gesellschaft entwickeln mit einer industriellen Massenproduktion, der dazugehörenden Technik, einem für sein Volk endlich wirklich nützlichen Staat und schließlich gebildeten und aufgeklärten Menschen. Das alles zusammen, das war so ungefähr das Gegenteil von dem, was sie vorgefunden haben. Verhältnisse, in denen die wenigen modernen Produktionsmittel weitgehend in der Hand von Ausländern waren und das chinesische Volk in seiner Mehrzahl unterernährt, abergläubisch, fatalistisch. Damit haben die chinesischen Kommunisten eine radikale Absage an die westliche Nation und ihre Führungsnationen ausgesprochen. Mao kündigte an, und das immerhin für einen nicht gerade kleinen Teil der Menschheit, dass er seine neue Gesellschaft nicht auf deren Prinzipien aufbauen wollte, Kapitalismus und Imperialismus, sondern dass er sein neues China als sozialistisches Staatswesen verstand, das sich deshalb auch mit der benachbarten Sowjetunion verbrüdern sollte. Nun war der Aufbau dieses neuen China in der einen Hinsicht keineswegs eine freie Angelegenheit. Die Kommunisten damals konnten sicher nicht einfach die Gesellschaft aus dem Ärmel schütteln, die ihnen als Ideal vorgeschwebt hat. Sie hatten zu berücksichtigen, was sie vorgefunden haben. Eine erbärmlich kleine, auf die Ostküste beschränkte Industrie, jede Menge alter Gegner ihres Projekts aus der bisher herrschenden Klasse und ein wahrlich nicht gerade freundlich gesonnenes Ausland. Trotzdem ist es entscheidend in einer solchen Situation, was eigentlich diejenigen im Kopf hatten, die jetzt immerhin eine gewisse Freiheit besaßen, das zu machen, was sie sich unter Sozialismus vorgestellt haben. Auch wenn diese Freiheit durch die genannten Bedingungen eingeschränkt war. Anders gesagt, in einer solchen revolutionären Situation kommt es tatsächlich sehr darauf an, was man eigentlich wie kritisiert und was man dann auch als positiven Gegenentwurf in die Praxis umsetzen will. Schauen wir uns also die Vorstellungen der chinesischen Kommunisten etwas genauer an. Die neue sozialistische Produktionsweise soll die Ungerechtigkeit der Alten überwinden. Sie soll den Arbeiter und Bauern einen gerechten Anteil an dem, was sie produzieren, einbringen. Deutlich wird, da wird im Namen der Geschädigten des bisherigen Systems gesprochen. Allerdings ist schon die Klage, Armut und Elend seien Konsequenzen der bisher waltenden Ungerechtigkeit, bemerkenswert. Damit machen die Revolutionäre nämlich aus dem Schaden, den die Mehrheit der Menschen offenbar erleidet, so etwas wie ein Versagen der alten Herrschaft. So als hätte diese eigentlich ebenso wie man selbst anderes gewollt bzw. wollen müssen. Während es sich in Wirklichkeit doch um die durchaus notwendigen Folgen der feudalkapitalistischen Ordnung und der in ihr herrschenden Interessen handelt. Gleichzeitig treten sie mit Vorwürfen auf, in denen das eigentliche Problem gar nicht mehr bei den Armen und ihrem Schaden liegt, sondern bei der Ineffizienz der bisherigen Ökonomie, der Verschwendung von Ressourcen, vor allem der ausbleibenden Entwicklung des Landes. Das ist bereits eine Verschiebung der Kritik vom Standpunkt der Geschädigten hin zu einem, ich formuliere das zunächst mal vorsichtig, übergeordneten Standpunkt. Für Ungerechtigkeit und Ineffizienz der bisherigen Wirtschaftsweise haben die Kommunisten vor allem eins verantwortlich gemacht: die private Aneignung von großen Teilen des gesellschaftlich produzierten Reichtums durch die Großgrundbesitzer und Kapitalisten. Deshalb wurden diese in der Zeit nach 1949 enteignet. Nach der Beseitigung dieser Störenfriede hielt man dann allerdings so ziemlich alles, was man aus der Geldwirtschaft kennt, tauglich für die neue sozialistische Wirtschaft. Geld, Ware, Preise, Lohn, Gewinn. Offensichtlich haben sich diese Sozialisten ihr Urteil über den Kapitalismus nach dem Motto gute Seiten, schlechte Seiten eingeteilt. Ungerechtigkeit wie die Ausbeutung der kleinen Bauern und Arbeiter, aber auch Ineffizienz durch Pleiten und Krisen hielt man für schlecht. Das sollte mit dem Verbot des privaten Egoismus, den Eigentümern und ihrer gesellschaftlich schädlichen Konkurrenz und Bereicherung verschwinden. Alles andere sollte dann aber als Mittel einer staatlichen Planung erhalten bleiben und tauglich sein. Denn am Kapitalismus hat man auch durchaus vieles bewundert, vor allem seine industrielle Massenproduktion und die Entwicklung der Produktivkräfte, die er in einer bis dahin unbekannten Art und Weise beschleunigt hatte. Damit hat man allerdings einen eigenartigen Widerspruch zum Programm gemacht. Man hantiert und plant mit lauter Kategorien, die eigentlich zu einer ganz anderen Gesellschaft gehören, nämlich der kapitalistischen, in der um die Aneignung von Reichtum konkurriert wird. Genau das, dass der gesamte Wirtschaftsprozess einer Gesellschaft als Streit und Gegeneinander darum abläuft, wer sich den größten Reichtum für sich, sprich privat, zu eigen machen kann, drückt sich ja in dem aus, was Marx als Wert bestimmt hat. Die kommunistischen Parteiführer haben etwas anders gedacht. Für sie war nicht Wert die Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise, sondern dass dieser privat angeeignet wurde. Für eine gesellschaftliche, sprich staatlich geplante Wertproduktion sollten Geld, Preis, Lohn, Gewinn dann als quasi unschuldige ökonomische Kategorien durchaus nützlich sein und Dienst tun am Wachstum des Volkseigentums. Volkseigentum, darauf nur ganz kurz hingewiesen, auch schon ein interessanter kleiner Widerspruch. Ein Eigentum, das niemanden aus, sondern alle einschließt. Daran merkt man ein seltsames Bedürfnis der alten Sozialisten, nämlich das nach dem Gelten von ökonomischen Gesetzmäßigkeiten. Schlicht zu ermitteln, was gebraucht wird, welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen und daraus ein Kommando für Produktion und Verteilung zu machen, das hat ihnen offenbar widerstrebt. Sie waren auf der Suche nach einem sozusagen sich selbst steuernden und sich selbst optimierenden Automatismus. Stichwort: dem Wertgesetz endlich zur Durchsetzung verhelfen, von dem sie sich eine Produktion erwartet haben, in der Gebrauchswert und Tauschwert endlich harmonieren und in der sich die Produktivkräfte endlich ungehemmt entwickeln. Diese Missverständnisse in der Kritik der kapitalistischen Produktionsweise, die ich hier wegen beschränkter Zeit nicht alle ausführen kann, verraten vor allem eines: ungemein viel Respekt vor dem, was doch eigentlich überwunden werden sollte. Und sie bescheren, in die Praxis umgesetzt, der neuen Produktionsweise eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten und Widersprüchen. Nehmen wir ein Beispiel: den sozialistischen Lohn. Der war einerseits garantiert und sollte sogar anerkanntermaßen steigen, ganz anders als in der Marktwirtschaft, wo immerzu feststeht, dass Bescheidenheit beim Lohn das Mittel des wirtschaftlichen Erfolgs ist. Andererseits kommt aber auch die sozialistische Wirtschaftsplanung nicht davon weg, den Lohn als Mittel einer jetzt eben staatlich verordneten Gewinnproduktion zu betrachten. Er bleibt volks- und betriebswirtschaftlich eine Kost, die der Gewinnrechnung negativ gegenübersteht. Auch im Sozialismus bewerkstelligt der Lohn damit als erstes den Ausschluss der Produzenten vom Reichtum und die Lebensmittel der Arbeiter bleiben zweitens auch hier eine negative Größe. Das führt dann zu Verlaufsformen, die den Widerspruch immer wieder aufs Tapet bringen. Lohndrücken und Entlassungen, hierzulande die Mittel der Betriebe für ihre Profitproduktion, soll nicht sein. Das Verlangen nach langer und intensiver Arbeit aber schon. Das ist übrigens in der Kombination mit niedrigen Preisen in den existenziellen Bereichen Lebensmittel und Wohnen eigentlich auch schon die gerechte Beteiligung am Reichtum, die den Arbeitern versprochen war und zugestanden wird. Eiserne Reisschüssel drückt den bescheidenen Charakter dieses Zugeständnisses übrigens in der typisch chinesisch anschaulichen Art und Weise aus. Ein zweites Beispiel: der Gewinn der sozialistischen Betriebe. Während in der kapitalistischen Wirtschaft der Zweck eines Unternehmens in nichts anderem besteht, als Gewinn zu machen und es folgerichtig Konkurs anmeldet, wenn es diesen Zweck längere Zeit verfehlt, ist der Gewinn in der sozialistischen Planwirtschaft eine Forderung, die der Staat an seine Betriebe heranträgt. Das macht deutlich, Sie selbst haben diesen Zweck nicht. Er wird Ihnen vorgeschrieben. Kein Wunder, Ihre Produktion ist ja für Sie nicht Mittel einer Bereicherung gegen andere. Die von Ihnen angebotenen Produkte sollen nicht andere Wettbewerber aus dem Feld schlagen, die von Ihnen geforderten Preise dürfen nicht andere Firmen unterbieten und wenn Sie einen Gewinn erzielen, steht er nicht Ihnen zur Verfügung, um eine Konkurrenz auf der Basis gewachsener Größe Ihres Kapitals auf höherer Stufenleiter durchzuführen, sondern wird an den Staatshaushalt überwiesen. Mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Wirkungen untersagt der sozialistische Staat seinen Betrieben ihren schädlichen Egoismus, schlägt ihnen sämtliche Mittel dafür aus der Hand und schreibt ihnen andererseits die Erwirtschaftung eines Mehr, eines Wachstums abstrakt als Plan soll vor. Dessen Erfüllung oder Übererfüllung stellt die Betriebsführer vor nicht unerhebliche Probleme. Neben einer souveränen Preisgestaltung stehen ihnen auch die üblichen Mittel, mit denen ein kapitalistisches Unternehmen seinen Gewinn steigert, nur äußerst bedingt zu Gebote. Das Sparen an Einkaufspreisen ist keine besonders vielversprechende Option, denn die Preise sind staatlich festgelegt. Investitionen, die durch moderne Maschinerie die Lohnsumme senken, stoßen gleich auf mehrfache Bedenken. Erstens kosten sie zunächst mal Geld, statt unmittelbar welches zu sparen. Zweitens ist die Entlassung von Arbeitern, über die ein kapitalistischer Betrieb die aufgewandten Kosten für Investitionen als Sparen an der gezahlten Lohnsumme und so als Mittel seines Gewinns organisiert, im sozialistischen Unternehmen gar nicht statthaft. Die sozialistische Wertproduktion soll ja gerade durch Anwendung möglichst des gesamten Arbeitsvolks wachsen und nicht dadurch, dass man es überflüssig macht. Ebenfalls nicht vorgesehen ist der Verkauf von Mehrprodukten dadurch, dass andere Betriebe mittels gesenkter Preise unterboten werden. Im sozialistischen Betrieb ist eine Investition also weder ein Mittel, die gezahlte Lohnsumme zu senken, noch dafür, mit niedrigeren Lohnstückkosten eine Preisoffensive gegen Konkurrenten zu starten. Weshalb sie sich drittens in der betrieblichen Bilanz als höherer Vorschuss bemerkbar macht, dessen negative Wirkung allenfalls durch eine absolut steigende Produktenmenge kompensiert werden kann. Insofern setzen schon betriebsinterne Überlegungen dem Einsatz neuer Technologie einige Schranken, die durch den Aufruf der Planungsbehörde überhaupt sparsam mit Kosten umzugehen, noch verstärkt werden. Investitionen eines sozialistischen Betriebs sind genehmigungspflichtig und müssen sich im Rahmen gesamtgesellschaftlicher Abwägungen rechtfertigen. Dieser gesamte Umgang mit dem Einsatz neuer Technik macht sich nicht nur als Schranke für die Kalkulationen der einzelnen Betriebe geltend, sondern steht auch der eigentlich angestrebten allgemeinen Entwicklung der Produktivkräfte ziemlich im Weg. Am ehesten werden die sozialistischen Betriebe in ihrem Bestreben, einen Überschuss über die Produktionskosten zu erzielen, bei zwei Momenten des von ihnen organisierten Arbeitsprozesses fündig. Erstens, indem sie eine eigentümliche Ignoranz gegenüber der Qualität der von ihnen hergestellten Produkte an den Tag legen. Unter den ihnen aufgemachten Bedingungen, also gerade weil sie sich den Vorgaben ihrer Planungsbehörde nicht einfach verweigern, sondern diese im Gegenteil durchaus entgegenkommend verfolgen wollen, eröffnet sich ihnen vor allem ein Weg. Sie sparen bei der Produktion durch Verwendung schlechter, aber billiger Rohstoffe und Einzelteile. Damit erzeugen sie Warensortimente, die die betriebliche und staatliche Wertbilanz wachsen lassen und weiterverarbeitende Unternehmen und Konsumenten flächendeckend zur Verzweiflung treiben oder in den staatlichen Handelshäusern trotz allgemeiner Warenknappheit zum Ladenhüter werden. Zweitens, indem sie ihre Arbeiterschaft zur Leistung von Mehrarbeit anstacheln. Jeder Beschäftigte soll auf der Basis eines unterstellten gemeinschaftlichen Produktionszwecks das Interesse entwickeln, möglichst schnell, effektiv und ergiebig zu arbeiten. Mit anderen Worten, er soll nicht seinen kapitalistischen Egoismus von wenig Arbeit gegen viel Lohn zum Maßstab machen, sondern diesen überwinden und sozialistisch denken. Möglichst viel arbeiten wollen, heißt das dann. Weil die sozialistischen Betriebe gegen ihre Mannschaft bewusst nicht die Mittel in Anschlag bringen, mit denen ein kapitalistisches Unternehmen seine Mehrwertproduktion permanent steigert, in erster Linie eben Rationalisierungsentlassungen, verfallen sie auf die Moral ihrer Arbeitskräfte als ihr wichtigstes Mittel, die Ergebnisse der Produktion zu steigern. Extensive Ausdehnung der zu leistenden Arbeit durch Verlängerung der Arbeitszeit oder Erhöhung des Leistungspensums und zusätzliche Arbeitseinsätze für besondere Aufbauleistungen. An dieser Betrachtung des sozialistischen Lohns und des sozialistischen Gewinns kann man sehen, ohne die Konkurrenz freier Eigentümer kriegen Preise, Löhne, Gewinne, das Geld in der realsozialistischen Ökonomie allesamt einen durchaus anderen Gehalt als im Kapitalismus. Sie sind wirklich etwas anderes als Preise, Löhne, Gewinne und das Geld in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Alle Beteiligten und Institutionen, die Betriebe, werden mit ihrer Hilfe in Beschlag genommen für ein dauerndes Wachstum nicht nur der Gebrauchs-, sondern auch der Wertproduktion. Und gleichzeitig werden ihnen die in der Marktwirtschaft dafür üblichen Rücksichtslosigkeiten gegeneinander untersagt. Aus diesem Programm, das nach der Beseitigung der Konkurrenz mit den Kategorien einer Konkurrenzökonomie plant, erwachsen die eigentümlichen Schranken, die die realsozialistische Ökonomie so lahm aussehen lassen. Und die Umgangsformen der Beteiligten, die am Ende so bizarr sind, dass sie keiner mehr verstehen kann. Die Realsozialisten wollten mit der Beseitigung der Konkurrenz eine Ökonomie einrichten, in der Gebrauchswert und Wert endlich harmonieren. Hingekriegt haben sie eine, in der sich Gebrauchswert und Wert systematisch behindern. Darin liegt der Grund für die bekannten Phänomene in diesen Ländern, die die Menschen als sozialistische Mangelwirtschaft jahrzehntelang genervt haben und die der Staat als unerwartet schleppende Entwicklung der Produktivkräfte registriert hat. Von bürgerlicher